Hey, hallo. Ich gebe dir eine kurze Einführung zum Thema Linse in beliebigen Medien. Dafür brauchst du im Buch die Seite 69 und die Seite 70. Auf Seite 69 siehst du eine Formelsammlung, die zweigeteilt ist. Du findest auf der einen Seite die Spalte für beliebige Umgebungsmedien und die andere Hälfte ist Spezialfall Umgebungsmedium Luft. Und wenn du dir da zum Beispiel die Formeln für die Flächenbrechwerte Groß D1 und Groß D2 anschaust, dann siehst du, dass sie sich ein bisschen unterscheiden. Bei der linken Seite gibt es N1' und N1 und auf der anderen Seite gibt es nur ein N und eine 1. Und wenn du dann noch in deine Formelsammlung schaust, dann steht die Formel dann nochmal anders drin. Na toll, alles total verwirrend. Gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Also, der Spezialfall Umgebungsmedium Luft scheint für uns erstmal gar nicht so speziell zu sein, denn wenn wir Brillenträgerin sind, dann haben wir jetzt gerade eine Brille auf der Nase vor und hinter der Brille, des Brillenglases befindet sich Luft. Klingt jetzt erstmal gar nicht so spezial, ne? Das heißt, wenn wir verschiedene optische Korrektionsmethoden nutzen, dann sind das Linsen in Luft, beziehungsweise Linsen in einem Medium, das vor und hinter der Linse gleich ist. Wenn du zum Beispiel ein Sudoku lösen möchtest und hast da schön omo-mäßig so eine Handlupe in der Hand, dann ist auch vor und hinter der Handlupe Luft, also das gleiche Medium, Umgebungsmedium Luft. Bei einem Mikroskop oder bei einem Fernglas ist es genauso, immer davor und dahinter ist das Umgebungsmedium Luft. Das ist der eine Topf. Dann gibt es noch einen zweiten Topf und da wird es jetzt ein bisschen interessanter. Also es gibt Linsen, die in Luft sind, die haben wir gerade schon gesagt, also Brille, Fernglas, Lupe, Mikroskop sind die vier. Und dann gibt es aber auch Linsen, die nicht in Luft sind. Das heißt, wir haben das optisch brechende Mittel in der Mitte und davor und dahinter sind unterschiedliche Medien. Was könnte das sein? Also zum Beispiel, wenn wir die Hornhaut unseres Auges berechnen und du dir das Auge im Querschnitt vorstellst, dann haben wir unsere Hornhaut und davor ist Luft und dahinter ist Kammerwasser mit der Brechzahl 1,336. Das heißt unterschiedliche Medien. Wenn ihr euch vorstellt, wie eine Kontaktlinse auf der Träne im Auge schwimmt, dann haben wir vor der Kontaktlinse Luft und hinter der Kontaktlinse Tränenflüssigkeit und dann die Kornea. Auch da vor und hinter der Linse unterschiedliche Medien. Wenn ihr Optometrist oder Optometristin seid und in einer Augenklinik Intraokularlinsen berechnet, dann sind es ja Augenlinsen, die Kataraktpatienten eingesetzt werden, weil ihre Augenlinse leider eingetrübt ist und sie eine neue brauchen. Und die gibt es wie Brillengläser in ganz vielen verschiedenen Stärken. Und die können wir dann ins Auge einsetzen und müssen die vorher berechnen. Und da ist in unserem Auge auch keine Luft, sondern davor und dahinter Glaskörper bzw. Kammerwasser. Das heißt, auch die Intraokularlinse ist eine Linse, die nicht in Luft ist. Jetzt stellen wir uns vor, wie es bei einer Taucherbrille ist. Wenn ihr mit einer Taucherbrille mit dem Kopf unter Wasser seid, dann habt ihr auch euer Glas und davor ist Wasser, schönes, klares Südseewasser oder Chlorwasser. Eins von beiden, sucht euch was aus. Und dahinter ist dann Luft. Das heißt, auch da ist vor und hinter der Linse ein unterschiedliches Medium. Dabei verändern sich ein paar Sachen. Also, wir müssen ein bisschen darauf achten, dass alles, was die kleine 1 im Index trägt, also N1 ist das Medium, was direkt davor ist. Ihr seht es auf der übernächsten Folie. Und alles, was mit der kleinen 2 im Index ist, bezieht sich auf die zweite brechende Fläche, also auf die Rückfläche, so wie S2, C2, D2, das habt ihr alle schon kennengelernt, also alles mit der 2 ist immer die Rückfläche. Und alles, was den kleinen Strich hat, das kennt ihr auch schon, ist immer nach der Brechung. Das heißt, wenn ein Lichtstrahl durch eine Linse geht, dann fliegt er erst durch das Medium N1, trifft dann auf N1', was das gleiche ist wie N2 und wenn es hinten wieder rauskommt, ist es N2'. So geht es dann durch drei verschiedene Medien durch. Eine Sache dabei ist noch interessant, blättert mal einmal um. Wenn ihr euch Bild 2.17 anschaut, dann seht ihr, dass sich auch die Lage der Brennpunkte verändert. Wenn wir eine Linse haben, die in Luft ist, dann waren immer F und F' gleich weit entfernt. Das ändert sich, wenn wir eine Linse in unterschiedlichen Medien haben, also vor und hinter der Linse nicht das gleiche, das gleiche Medium. Und wenn ihr jetzt hier mal ausmesst, wie weit es von H zu F ist und wie weit es von H' zu F' ist, dann seht ihr, dass da ein Unterschied ist. Und das liegt daran, dass das eine Linse ist, die vorne Wasser hat, dann kommt die Linse und dahinter ist Luft. Und Das müsst ihr beachten, wenn ihr zum Beispiel die Hornhaut berechnet oder wenn ihr bei den Aufgaben, die jetzt gleich folgen, euch anschaut, wie sich die Brechung einer Fläche verändert. Dazu möchte ich schon eine Sache ein bisschen spoilern. Wenn ihr die gleiche Linse habt, die gleiche Krümmung habt und ihr habt aber andere Umgebungsmedien, dann verändert sich auf einmal die Brechung der Linse, obwohl die Form von ihr komplett gleich ist. Das heißt, die Brechung hängt im Wesentlichen davon ab, welche Umgebungsmedien wir haben. Und wenn wir Brechzahlen haben, die ähnlich beieinander sind, also zum Beispiel Kammerwasser und Hornhaut, dann ist die Brechung von einer Fläche auf einmal gar nicht mehr so stark, als wenn wir die Brechung haben zwischen einer Fläche, die vielleicht genauso gekrümmt ist, aber wir davor Luft haben. Weil da ist dann die Brechzahldifferenz, also der Unterschied zwischen den Brechzahlen, etwas größer. Und dadurch kriegt die 1 bzw. die 2, der Flächenbrechwert, insgesamt mehr Wumms. Das heißt, sind die Brechzahlen sehr unterschiedlich, viel Brechkraft, sind die Brechzahlen nah beieinander, wenig Brechkraft. Viel Spaß mit dem Modul!